Herzlich willkommen zum Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für April 2011. Von Dirk Heckmann, Referent für Männerarbeit und Erwachsenenbildung. Es liest Christian Wein. Zur Zeit Jesu war die Taufe ein Zeichen der Umkehr und der Zugehörigkeit zur Gemeinde Jesu. Es war ein bewusster Akt von erwachsenen Menschen, nicht mehr der jüdischen Gemeinde anzugehören oder sich bewusst vom Heidentum oder von den Göttern der Griechen und Römer abzuwenden. Die Taufe war ein Zeichen der Abkehr und der Neuorientierung. Durch die Taufe sind wir mit Jesus verbunden. Aus dem Römerbrief des Apostels Paulus: Als wir getauft wurden, wurden wir mit ihm begraben. Aber wie er durch die wunderbare Macht Gottes, des Vaters, vom Tod auferweckt wurde, so können und sollen auch wir ein neues Leben führen. Die Gemeinde wuchs damals durch Menschen, die sich bewusst für sie neu entschieden. Das hat sich geändert. Getauft werden heute meist Kinder, oft als Säuglinge, in ihren ersten Lebensmonaten. Die Eltern und Paten bezeugen dann stellvertretend für die Kinder ihren Glauben und bestätigen, dass sie die Kinder im Glauben erziehen wollen. Die Taufe ist die Zusage Gottes, diesen kleinen Menschen anzunehmen. Die Taufe ist ein Geschenk von Gott. Die ursprüngliche Bedeutung der Taufe als einer bewussten Entscheidung für die Zugehörigkeit zur Gemeinde wird aber wieder wichtiger. Immer mehr Eltern wollen, dass ihre Kinder die Entscheidung persönlich treffen. Wir leben in einer mündigen und aufgeklärten Gesellschaft. Die persönliche Entscheidung gehört dazu. Und sind wir ehrlich, die Reformation hat in der persönlichen Glaubensentscheidung Luthers ihre Quelle gehabt. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Dort begann eine zunehmende Individualisierungsgeschichte, mit der unsere Kirchen auch ihre Probleme haben. Denn sie hat sich mit der Aufklärung verbunden, zu einer zunehmenden Kritik der Institutionen. Nehmen wir die Erwachsenentaufe wahr als eine Chance, Menschen zu erreichen, die nicht aus Tradition ihrer Eltern, sondern aus eigener, freier und persönlicher Entscheidung den Weg in die Kirche suchen. Das Leben hat mehr Dimensionen als Kontostände und Beziehungen, als Politik und Arbeit. Und das erleben und erkennen viele Menschen im Laufe ihres Lebens, wenn sie zum Beispiel in Krisen Hilfe und Begleitung durch die Notfallseelsorge bekommen. Kindertaufe und Erwachsenentaufe, zwei Seiten einer Begegnung. Gottes Geschenk an uns: wir sind als Menschen mit unseren Schwächen und Fehlern angenommen und geliebt. Und unsere freie und persönliche Entscheidung, die von Luther an zum Protestantismus dazugehört. Sie hörten den Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für April 2011. Text Dirk Heckmann, Referent für Männerarbeit und Erwachsenenbildung. Sprecher Christian Wein, Musik Fireproof Babies mit Kids Than Age. Diese Produktion ist Creative Commons lizenziert. Das heißt, Sie dürfen sie als Ganzes, unbearbeitet und nicht kommerziell vervielfältigen und verbreiten, solange Sie dabei auf diese Lizenz hinweisen und den Evangelischen Kirchenkreis Unna als Urheber angeben. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse und würden uns sehr über Anregungen und Kritik freuen.